Halleluja, Halleluja. Geh höher im Geist, geh höher im Geist. Oh, das sind Räume im Raum der Herrlichkeit für dich vorbereitet, aus denen seine Kraft fließen möchte. Ich habe wirklich stark den Eindruck, dass Gott heute seine Kraft an Einzelnen wirklich offenbaren möchte. Mit Macht und mit Kraft möchte er dich rausziehen aus der Bedrückung, rausziehen aus der Dunkelheit, rausziehen aus der Entmutigung, rausziehen aus der Schwäche. Er möchte dich rausziehen heute Morgen durch den Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, möchte er dich heute rausziehen. Halleluja. Und deswegen erheb deinen Blick, schau auf ihn heute Morgen. Sein Arm in unserer Mitte wirklich offenbar werden möchte. Sein Arm möchte offenbar werden an Einzelnen, die durch Schwierigkeiten gegangen sind, durch schwere Zeiten vielleicht, durch entmutigende Zeiten. Sein Arm möchte heute Morgen an dir offenbar werden. Aber damit sein Arm an dir offenbar werden kann, ist es wichtig, dass du deinen Blick richtest auf den, an dem der Arm des Herrn zuerst offenbar geworden ist. Und das ist Jesus Christus. Und der Heilige Geist richtet deinen Blick auf ihn. Halleluja, so wie es in Jesaja 53 heißt, wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Und dann zeigt der Heilige Geist den, an dem der mächtige Arm des Herrn offenbar geworden ist. Und er möchte, dass du heute Morgen deinen Blick auf ihn richtest, denn dort aus ihm heraus fließt die Kraft der Auferstehung, fließt die Kraft, die dein Leben verändert, fließt die Macht Gottes. Aus ihm heraus wird der Arm des Herrn offenbar. Und er beschreibt ihn, Jesaja beschreibt ihn, und er sagt, er wuchs auf vor Gott wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus dürrem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres, und hier beschreibt er jetzt seinen Weg zum Kreuz, sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Am Kreuz hat Jesus alle unsere Krankheiten auf sich genommen. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt, das war Jesus. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Dennoch gilt, er nahm unsere Krankheiten auf sich und er trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Halleluja! Wir alle gingen in Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und er gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Drangsal und im Gericht genommen. Aber wen aus seinem Volk stimmt es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben, genauer gesagt ewig. Und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weißt du, Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er Licht sehen. Vielleicht hat deine Seele sich abgemüht in dieser letzten Zeit. Ich sage dir, heute Morgen wirst du Licht sehen in deiner Seele. Denn durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht Jesus Gerechtigkeit für viele erwirken. Denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen. Denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Halleluja. Halleluja. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er Frucht säen oder Licht säen, kann man auch übersetzen. Vielleicht warst du in letzter Zeit wirklich, bist du durch Mühsal, bist du durch Drangsal, bist du durch Bedrängnis, bist du durch Schwere gegangen, durch schwierige Zeiten. Ich sage dir, richte deinen Blick heute Morgen auf ihn, der es für dich getragen hat. Bring deine Mühsal zur Deckung mit seiner Mühsal. Sieh dein Kreuz mit ihm an seinem Kreuz. Sieh dein Leiden in seinem Leiden. Sieh deinen Schmerz in seinem Schmerz. Sieh deine Angst in seiner Angst. Sieh deine Bedrückung in seiner Erniedrigung und Bedrückung am Kreuz. Sieh all das, was dich bedrückt, mit ihm am Kreuz. Sieh es auf ihn. Bring es zur Deckung mit dem, was er getan hat. Egal, wo es gewesen ist, vielleicht hast du Schwierigkeiten gehabt in deinem Körper, vielleicht hast du Schwierigkeiten gehabt in deiner Seele, vielleicht dann gab es Mobbing am Arbeitsplatz, vielleicht gab es familiäre Probleme, vielleicht gab es finanzielle Nöte, was auch immer es ist. Bring es jetzt zur Deckung mit ihm, weil gerade jetzt will die Kraft Gottes, will der Arm Gottes an dir offenbar werden. Bring es ihm ans Kreuz. Wenn du durch solche Zeiten gegangen bist, jetzt in letzter Zeit, dann ist jetzt dein Moment. Komm ruhig näher hier nach vorne. Komm einfach bewusst zum Kreuz. Komm bewusst zum Kreuz. Hier oben ist das Kreuz an der Wand. Komm bewusst zum Kreuz. Komm bewusst zum Kreuz mit deinen Nöten. Komm bewusst zum Kreuz mit deinen Schmerzen. Bring es zur Deckung mit ihm. Sieh es auf ihm. Sieh es mit ihm. Sieh es in ihm. Halleluja. Denn der Arm des Herrn ist offenbar geworden an ihm. Wenn er Drangsal gesehen hat, so wird er Frucht sehen. Wenn du Drangsal gesehen hast, so wirst du Frucht sehen. Größer wird die Herrlichkeit sein des zukünftigen Hauses als die des früheren. Das schnell vorübergehende Leichte deiner Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass heute Morgen all denen, Herr, die gerade jetzt, Herr, ihre Drangsal, ihre Mühsal, ihre Schmerzen mit deinem Kreuz zur Deckung gebracht haben. Ich danke dir, Herr, dass gerade jetzt, Herr, deine Macht, dein gewaltiger Arm offenbar wird, Herr. Deine Kraft offenbar wird, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns das Lied singen, dein Blut. Halleluja, danke Jesus. Lass uns unseren Blick auf ihn richten, weil ich glaube, gerade jetzt in jedem, der hier vorne ist, möchte jetzt einfach diese Macht offenbar werden. Halleluja. Aber lass uns einfach noch mal einen Moment weiter auf ihn schauen. Das ist so wichtig, weißt du? Das Licht fließt aus dem Kreuz hervor. Schau mal, hier vorne ist das Kreuz und hinter dem Kreuz kommt das Licht hervor. Amen. Das Kreuz sieht nicht schön aus von vorne gesehen, von außen gesehen. aber hinter dem Kreuz leuchtet das Licht auf und das Licht Gottes kommt in dein Leben, seine Kraft kommt in dein Leben. Lass uns das sehen. Wiederherstellung. Oh, diese Türen erneuernde Kraft, Herr, du hast sie geöffnet, Herr. Jesus, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, der Arm Gottes. Oh, der Arm Gottes wird offenbar. Zeit mit Macht. Oh, an denen, die dir vertrauen, Herr. An denen, die auf dich schauen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke, dass dein Arm offenbar wird. Oh, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Komm mit deiner Kraft, Herr. Halleluja. Wer von euch ist mit einer körperlichen Not nach vorne gekommen? Kommt ganz einfach ganz schnell hierher. Eine körperliche Not. Gott möchte gerade jetzt dir begegnen mit seiner Kraft. Komm näher, komm näher, komm näher, komm näher, komm näher. Oh, Shekaramanda Kosa Karamando Kosa Nanada. Oh, Vater. Lass jetzt deine heilende, wunderwirkende Kraft hineinfließen in diese Körper, in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Aus deinem Kreuz hervor, Herr. Oh, die Kraft der Auferstehung hinein in diese Körper. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Oh, in dem Namen Jesu Christi. Oh, in dem Namen Jesu Christi. Oh, ich danke dir, Jesus, für deine heilende, wunderwirkende Kraft. Oh, die hervorfließt aus deinem Kreuz. Lass es hineinfließen, Herr, wie den Balsam von Gilead, gerade jetzt in alle diese Körper. In dem Namen Jesu Christi. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Hinter dem Kreuz kommt die Kraft der Auferstehung hervor. Sie fließt in jede Zelle deines Körpers. Oh, sie fließt in jede Zelle deines Seins. Oh, sie fließt in jede Zelle deines Seins gerade jetzt. Oh, Jesus. Oh, sie fließt in jede Zelle deines Seins. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Lass es durchfließen. Lass es durchfließen gerade jetzt. In jede Zelle ihres Seins in Jesu Namen. Neues Leben, neues Leben, neues Leben, neues Leben. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke für dein Blut, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, Jesus. Oh, oh, Zeiten der Wiederherstellung. Zeiten der Reinigung, Zeiten der Ausrichtung. Oh, und er wird euch stark stellen als Ehepaar in seinem Reich. Und er wird euch eine Position der Herrschaft geben, die ihr gemeinsam einnehmt. Oh, gemeinsam werdet ihr herrschen und regieren im Leben durch den einen Jesus Christus. Er stellt eure Füße auf weiten Raum. Halleluja, eine Zeit der Wiederherstellung, eine Zeit der Reinigung, eine Zeit der Klärung. Und er stellt euch stark, er stellt euch stark, aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel als Ehepaar, in dem Namen von Jesus, in dem Namen von Jesus. Danke, Vater, du hast deine Hand auf sie gelegt, Herr. Du hast sie berufen, Herr. Oh, du hast sie berufen, Herr, in all ihrer Unterschiedlichkeit, Herr. Oh, in all ihrer Unterschiedlichkeit sich zu ergänzen, Herr. Und gemeinsam, Herr. Gemeinsam, Herr, dein Reich voranzubringen, Herr. Offensiv, Herr. Im Namen von Jesus, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für die Kraft deiner Auferstehung, Herr. Die fließt gerade jetzt, Herr. Oh, in Jesu Namen. Danke für die Kraft deiner Auferstehung. Menschen, die er vorbereitet hat und die durch dich sein Evangelium hören werden, die durch dich seine Kraft erfahren werden. Halleluja. Gott sagt zu dir, sei mutig und kühn, sei stark und mutig, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Halleluja. Tu mal deine Hände so vor dich und mach sie mal auf. Vater, in dem Namen Jesu Christi, Herr, setz dich frei jetzt. Herr, diese Gabe, die Kranken zu heilen. Oh, danke, Herr, für Sensibilität in diesen Händen, Herr. Oh, die Salbung Gottes in diesen Händen. Jesus. Wow, merkst du das? Da fließt Öl. Da beginnt Öl zu fließen in deinen Händen gerade jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, die Salbung zerbricht es hier. Danke für himmlische Sensibilität in diesem Leben. Und du wirst die Hände auflegen und du wirst wissen, was das Problem ist, ohne dass es dir gesagt worden ist. Du wirst es wissen, ohne es zu durchdenken, weil der Geist der Erkenntnis mit dir ist. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese Salbung, Herr, deiner Kraft. Halleluja. Halleluja. Refire, sagt Gott. Refire, not retire. Oh, Jesus. Oh, neue Aufgabe. Oh, neue Salbung. Neue Kraft. Neue Stärke. Neue Aufgabe. Neue Sicht, neue Sicht, neue Sicht. Oh, hör, hör, oh. Schaut von oben, sagt Gott. Schaut von oben. Ich werde euch mächtig gebrauchen, von oben. Von oben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, der Heilige Geist bewegt sich. Oh, der Heilige Geist bewegt sich. Oh, der Heilige Geist bewegt sich. Oh, der Heilige Geist bewegt sich. Oh, noch mehr Heiliger Geist. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Neuer Anfang. Oh, Beschleunigung, Beschleunigung in eurem Leben. Das ist gut, dass du ihn festhältst hier an der Hand. Es ist wie wenn du in eine Kurve reingehst mit dem Auto, mit großer Geschwindigkeit. Musst du dich festhalten. Und ich sehe, wie dieser Geist der Beschleunigung auf euer Leben kommt. Ja, und ihr haltet euch fest, nicht an euch selber, nicht am Natürlichen, sondern ihr haltet euch fest an seinem Kreuz und da seid ihr sicher. Und da kann diese Beschleunigung kommen. Und da kann dieses Wirken Gottes kommen. Und da kann diese neue Ebene der Herrlichkeit kommen. Und diese neue Ebene des Geistes auf eurem Leben. Dass diese Beschleunigung hervorbringt jetzt in dieser Zeit. Beschleunigung, Vater. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Ja, streck dich aus. Lass uns ihn die Ehre geben. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Der junge Mann, der ganz hinten ist, genau du. Komm mal hier nach vorne, Gott möchte dir etwas geben. Halleluja. Komm einfach mal schnell nach vorne. Sei mutig. Halleluja. Gott möchte dir was geben. Halleluja. Danke, Jesus. Komm einfach hierher. Halleluja. Ich kenne dich nicht. Weiß nicht, ob du mich kennst. Aber Gott kennt dich. Gott kennt dein Herz. Du bist das erste Mal hier. Okay. Macht nichts. Gott kennt dich. Halleluja. Er hat dich gerufen. Halleluja. Und ich sehe wirklich, wie die Berufung Gottes auf deinem Leben ist. Und ich sehe dieses Herz des Anbeters. Ich sehe dieses Herz, das wirklich sagt, wie du auch wirklich in deinem Kämmerchen, ich kann das sehen, wie du wirklich auf den Knien warst und wie du gesagt hast, Herr, ich möchte dich von ganzem Herzen, ich möchte nichts anderes in meinem Leben außer dich. Und Jesus sieht dieses Herz, Jesus sieht diese Entschiedenheit, Jesus sieht diesen Schrei. Und der Herr sagt, ich werde deine Wege markieren, ich werde deine Fußstapfen markieren vor dir, so wie es in Epheser 2, Vers 10 heißt, ich habe die Werke bereits vorbereitet, dass du nur in ihnen wandeln brauchst. Ich werde dir Dinge zeigen, ich werde dich in Verbindung mit den richtigen Menschen bringen, ich werde dich in Verbindung bringen mit der richtigen Gemeinschaft, ich werde dich in Verbindung bringen mit den richtigen Möglichkeiten, denn ich habe mich auf dein Leben gesetzt mit meiner Salbung, mit meiner Gegenwart. Und nichts und niemand kann dich mehr trennen von mir. Du bist auf meinem Weg, du bist in meinem Willen. Halleluja, ich bin auf dir. Ja, und er sagt auch, ich bin auf dir mit meiner mächtigen Salbung. Jetzt ist es so, du kannst ihm nicht mehr entkommen. Du kannst ihm nicht mehr entkommen. Weil er wird deine Fußstapfen markieren. Halleluja. Von diesem Tag an in einer neuen Weise, so wie es heißt, von verschiedenen Männern Gottes auch im Alten Testament. Und der Geist des Herrn geriet über sie. So danke ich dir, Herr, dass dein Geist über ihm ist, Herr, und ihn nicht mehr loslässt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sei gesegnet. Amen. Danke, Jesus. Komm, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Komm, lass uns nochmal alle ausstrecken in seine Gegenwart. Danke, Vater, dass du heute Morgen zu uns redest, Herr, zu jedem Einzelnen, Herr. Durch deinen Geist. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist und dass du lebst, Herr. Danke, Herr, dass du nicht nur eine Kraftwirkung bist, Herr, sondern dass du eine wunderbare, so herrliche Person bist, Herr, oh, mit der wir leben dürfen, Herr, mit dem wir leben dürfen, Jesus, wir dürfen mit dir leben, oh, wir dürfen deine Liebe genießen, Herr, und die Gemeinschaft mit dir. Liebst du Jesus heute Morgen? Oh, liebst du Jesus? Oh, komm, drück ihm nochmal deine Liebe aus. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Jetzt darfst du einfach deinen Blick weiter auf ihn gerichtet halten und gleichzeitig zu deinem Platz gehen und dich bereit machen, das Wort Gottes zu hören. Also, er ist das Wort, Jesus ist das Wort und deswegen kommt er im Wort zu uns. Also hör gut zu, was er dir heute Morgen zu sagen hat. Halleluja. Er wird heute Morgen zu dir sprechen durch deine wunderbare Pastorin Irina. Halleluja. Amen. Gib mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Amen. Oh ja, bleib weiter ausgerichtet auf ihn. So eine herrliche Gegenwart da. Und er möchte dich weiter einweichen. Oh, das ist so gut, wenn wir eingeweicht werden. Die Welt ist zuweilen etwas hart und kalt. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann kann das manchmal ein bisschen überschwappen. Aber dann kommst du hierher und kommst in die Gegenwart Gottes oder auch bei dir zu Hause. Und du merkst, wie dein Herz in der Gegenwart Gottes wieder weich wird. Wie dein Herz wieder, wie diese Mauern fallen und diese komischen Sachen, die sich irgendwie versucht haben, auf dein Herz, auf dein Leben zu legen. Und du wirst wieder frei. Für die Freiheit hat Christus uns befreit. Sag mal, zur Freiheit bin ich befreit. Zur Freiheit ist das Volk Gottes befreit. Zur Freiheit. Halleluja, er hat dich zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit. Du bist befreit, ein herrliches Leben zu leben. Ein Leben weit über das Gewöhnliche hinaus. Also deshalb sind wir wiedergeboren worden, nicht ein durchschnittliches, bürgerliches, langweiliges Leben zu leben, sondern ein Leben in der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ein Leben in seinem Herzen, wie es Georg gerade gesagt hat, ein Leben vereint mit ihm, weil das ist Leben. Er ist das Leben, Jesus ist das Leben. Halleluja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deshalb, wenn du ihn aufgenommen hast, dann hast du dieses Leben. Wenn du ihn noch nicht aufgenommen hast, dann hast du heute auch im Gottesdienst noch die Chance, ihn aufzunehmen in dein Leben. Und dieses Leben im Fülle und Überfluss einfach zu bekommen und zu genießen. Oh, Halleluja. Oh, das Leben, das wirklich den Unterschied macht. Halleluja, das Leben aus dem Herzen Gottes. Und ich möchte euch predigen über das Herz Gottes. Wir haben ja schon die letzten Wochen gehört vom Herz Gottes zu seinem Volk, vom Herz Gottes zu seiner Gemeinde und vom Herz Gottes für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, da ist ein Ruf, ich spüre so diesen Ruf Gottes, einfach ihn tiefer kennenzulernen. Halleluja, es ist da was in dir, was sagt, Herr, ich will dich tiefer kennenlernen. Ich möchte dich tiefer kennenlernen. Das ist schön, was ich schon von dir weiß und erlebt habe und erfahren habe. Aber das ist ein Ruf in meinem Inneren, diese Tiefe in mir, Ruf der Tiefe Gottes zu und sagt, Herr, ich möchte dich noch mehr kennen. Ich möchte dich noch mehr kennen. Es ist wunderbar. Ich bin dankbar. Ja, wir sind auch nicht undankbar für das, was er uns schon offenbart hat für sich. Aber ich glaube, in uns hat er diesen Hunger reingelegt, ihn einfach mehr zu kennen und noch tiefer uns nach ihm auszustrecken. Halleluja. Und es fängt mit dem Vater an. Vater Gott. Halleluja. Weißt du, das ist ich will nicht sagen, keine anderen Religion, also weil wir sind ja keine Religion. Es gibt jedenfalls keine Glaubensrichtung, die einen Vater haben. Du findest nirgendwo einen Vater. Aber Jesus hat den Vater vorgestellt. Sein größter Auftrag war, neben der Erlösung natürlich, den Vater uns vorzustellen. Und unser Herz wird nicht zur Ruhe kommen, es sei denn, wir finden den Vater. Und wir werden dem Vater richtig sesshaft. Er möchte, dass du im Vater sesshaft bist, weil je mehr wir den Vater kennen, umso mehr, umso stärker werden wir, umso fester werden wir, umso mehr wissen wir, boah, er steht hinter mir. Was kann mir passieren, egal was gegen mich kommt und was gegen mich gekommen ist? Und es sind Sachen, der Feind mag uns nicht, hast du wahrscheinlich auch schon mal festgestellt. Da sind Sachen, die Winde, die manchmal wehen, die gegen dich kommen in Gedanken oder im Körper oder wie auch immer, irgendein Bereich. Aber es ist einer, der alles überwunden hat. Es ist einer, der alles überwunden hat für dich und für mich, damit wir ein Leben als Überwinder leben können. Sag mal, ich bin ein Überwinder. Ich bin ein Überwinder. Ich bin ein Überwinder. Halleluja. Diese Sachen sind nur da, damit sie überwunden werden von dir. Und du weißt, er hat sie schon überwunden. Er hat sie schon überwunden. Alles, wodurch wir durchgehen, hat er schon überwunden. Weißt du, das ist so gut, dass wir aus dieser Siegesposition heraus leben können. Er hat sie überwunden und der Vater freut sich, wenn er seine Kinder sieht, die überwinden und überwinden und überwinden. Und jedes Mal, wenn wieder eine Herausforderung kommt, wieder überwinden. Er liebt es nicht, wenn seine Kinder Misserfolge haben, was auch keine Verdammnis, da gibt es auch keine Verdammnis. Aber er macht uns immer stärker, dass wir auch diesen Wunsch haben und diesen Biss haben. Nein, vielleicht bin ich die letzten Jahre irgendwie down gewesen oder Monate oder Wochen, wie auch immer. Aber ich weiß, der Größere, der Stärkere, der lebt in mir. Und er hat mich zu einem Sieger gemacht. Er hat mich zu einem Überwinder gemacht. Und der Vater steht mit seinem ganzen Himmel hinter mir, um mir in jeder einzelnen Situation den Sieg zu geben. Halleluja. Und das gleichzeitig, das ist keine Verdammnis. Wirklich, das ist keine Verdammnis. Weißt du, manchmal ist es so, der Feind greift dich mit irgendwas an und dann macht er dir noch totale Verdammnis, dass du irgendwas hast. Ja. Und dann musst du sagen, nein, es gibt für mich keine Verdammnis, weil ich in Christus bin. Und im Vater bin. Deshalb gibt es für mich keine Verdammnis. Halleluja, ich bin Überwinder und mein Vater, er steht zu mir und er steht hinter mir und deshalb überwinde ich in diesem Leben, egal was gegen mich kommt. Und es ist schon, das Gute ist, du mitten in einer Herausforderung, das ist schon, ich habe schon den Sieg. Ich habe schon den Sieg. Das ist Glaube, ja. Ich habe dann schon den Sieg. Heißt in Markus 11, 24, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen werdet, vielleicht in 20 Jahren. Nein, dass ihr es empfangen habt. Wir haben schon empfangen. Du hast schon deinen Durchbruch empfangen. Du hast schon die Überwindung dieser Krankheit, die Überwindung der vielleicht einer Ehekrise, Überwindung vielleicht Sachen mit deinen Kindern, ja, oder Finanzen. Es ist schon überwunden in ihm. Das ist unsere Position, in die Jesus uns durch sein Kreuz hineingebracht hat. Das konnten die Menschen des alten Bundes, war da noch nicht drin. Aber wir leben im neuen Bund. Sag mal, ich lebe im neuen Bund. Juhu, damit lebe ich ein Überwinderleben. Amen. Halleluja. Weißt du, das ist so wunderbar. Und der Vater ist die Grundlage für alles. Jesus hat in Johannes 14, 6 gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und durch Jesus kommen wir zum Vater. Und durch Jesus bist du im Vater. Sind wir im Vater. Weißt du, wir müssen nicht jeden Morgen uns nochmal neu anstrengen und sagen, boah, jetzt muss ich wieder 2 Stunden durchbeten, damit ich beim Vater irgendwann ankomme. Nein, wir bleiben im Vater. Wir bleiben in Jesus. Wir bleiben im Heiligen Geist. Wir bleiben. Weißt, unser Leben ist ein Bleiben. Ein Bleiben in Gott. Wir behalten auch die Waffenrüstung. Manche ziehen jeden Morgen wieder neu die Waffenrüstung an. Musst du gar nicht. Du ziehst sie einfach nicht aus. Manche sagen, das ist dann schwierig beim Schlafen. Aber im Geist geht das schon. Da sticht nichts. Dieser Helm des Heils, Schild des Glaubens, haben wir auch beim Schlafen an. Und es geht darum, ihn kennenzulernen. Es ist so eine gewaltige Stelle. Georg hat sie, glaube ich, jetzt am Donnerstag gesagt, auch in Römerbrief. Da hat Paulus gesagt, und das ist die Wahrheit, Gott hat sein Volk seine Taten gezeigt, aber Mose hat er seine Wege offenbart. Halleluja, und das ist höher. Und das war schon Vorschatten auf das, was wir haben dürfen. Er offenbart uns seine Wege. Er offenbart dir seinen Weg mit ihm, jeden Tag neu. Und er offenbart dir auch, wie er möchte, dass wir zu ihm kommen. Wie möchte Gott, dass wir mit ihm in Kontakt treten? Und da haben wir eine wunderbare Stelle im Hebräerbrief. Und da haben wir schon gesungen, komm hier herauf, komm zum Thron der Gnade. Halleluja. Hebräer 4,16. Und das ist so stark. Im Alten Bund, was war der Thron der Gnade im Alten Bund? Im Alten Bund war der Thron der Gnade die Bundeslade. Und einmal im Jahr konnte der Priester da reingehen. Und nur wenn er ohne Sünde war, dann kam er auch da lebend wieder raus. Das war also eine ziemlich heiße Angelegenheit. Einmal im Jahr. Und jetzt heißt es in Hebräer 4,16 für uns, Jesus ist gekommen, hat uns erlöst und hat die Tür aufgemacht. Lasst uns nun zuversichtlich, nicht ängstlich, sondern mutig vor den Thron unseres gnädigen Gottes oder zum Thron der Gnade kommen, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Es ist der Thron der Gnade. Gnade ist bei unserem Gott zu finden. Halleluja. Es ist der Thron des gnädigen Gottes, Barmherzigkeit und Gnade. Und vorher hieß es noch, dass Jesus Mitleid hat mit unserer menschlichen Schwäche, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er blieb ohne Sünde. Das heißt, was heißt, dass er barmherzig ist? Er ist barmherzig, wenn wir mit unseren menschlichen Schwächen zu ihm kommen. Er verurteilt uns nicht. Ja, ich sage nicht, dass er happy ist. Total happy, juhu, jetzt sind sie wieder in irgendein Tratschen reingekommen oder negatives Reden oder was auch immer, motzen, maulen, jammern, Unglauben, muss reden oder so. Aber er ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Sein Herz ist voller Barmherzigkeit. Und er wäscht uns und er nimmt es weg und wir werden nicht bestraft. Im Alten Bund hatten wir keine Chance, war keine Chance. Aber im Neuen Bund hat Jesus diese Schwächen auf sich genommen. Halleluja. Und er hat uns dann Gnade gegeben, wenn wir zu ihm kommen. Und die geht noch darüber hinaus. Das heißt, uns immer neue Kraft zu geben. Ja? Diese unverdiente Gunst, auch unsere menschlichen Schwächen, die wir oder manche noch haben, zu überwinden. Dass Gnade auch Sachen zu überwinden. Weißt du, wir müssen nicht immer um den gleichen Berg sausen. Und sagen, immer wieder tapp ich da rein und immer wieder passiert mir das und immer wieder. Sondern das Gnade zum Überwinden immer mehr in das Bild von Jesus hinein verwandelt werden. Wir schauen ihn an, 2. Korinther 3,18. Wir schauen seine Herrlichkeit an. Und je mehr wir seine Herrlichkeit anschauen, umso mehr werden wir in sein Bild verwandelt. Oh Halleluja, wie ist Jesus voller Herrlichkeit, voller Stärke, voller Kraft, voller Gnade. Halleluja, er ist Gnade, uns ewiges Leben zu geben, im Überfluss gegeben. Gnade, uns seine Schätze zu geben. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Halleluja! Es ist gut, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Du bist schon gesegnet. Der Segen ist auf dir. Die Gnade ist auf dir. Wir kommen zu Gott, zu seinem Thron der Gnade. Und wir bekommen Gnade. Auch wenn wir, weißt du, wenn wir Fehler gemacht haben. Das ist so wunderbar. Das Gnade. Halleluja. Neulich wieder bin ich in so eine komische Radarfalle reingefahren. Ich weiß gar nicht, warum, ja. Also, doch, ich weiß, warum. Nur am Anfang der Straße stand 30 und das Schild habe ich nicht gesehen. Und dann stand 2 Kilometer kein 30 mehr. Es stand wirklich nicht da. Und dann war das so eine komische Falle. Und dann habe ich geschrien, Gnade. Gnade, Herr. Gib mir Gnade. Und Halleluja, er hat Gnade gegeben, auf jeden Fall. Es wurde nicht zu teuer. Auch der Lappen ist auch nicht weg. Danke, Herr. Keine Verdammnis für die, wo es mal passiert ist. Er gibt dir Gnade. Gnade, wenn du Sachen nicht wieder gut machen kannst. Vielleicht, du hast irgendwas gesagt. Und also natürlich kann sich entschuldigen. Das ist klar, aber manche Sachen, ja, es ist schwierig, die wieder zurückzunehmen oder, ja, genau. Und dann kannst du sagen, oder die ganzen Auswirkungen vielleicht davon zurückzunehmen und du kannst sagen, Gnade, Herr, ich nehme Gnade, so als ob ich es nicht gesagt hätte, als ob ich das nicht getan hätte. Herr, ich nehme Gnade, ich brauche Gnade und ich weiß, du hast Gnade genommen, gegeben und jedes Mal, wenn wir kommen, zu ihm kommen und Gnade, um Gnade bitten. Dann gibt er Gnade. Oh, bist du froh? Ist Gnade. Ist Gnade für uns da. Ist Gnade für sein Volk da. Ist Gnade für sein Volk. Halleluja. Wir wollen ihn tiefer kennenlernen. Oh, lies Johannesevangelium. Ich sage, ich will Gott tiefer kennenlernen. Lies das Johannesevangelium. Johannes 1, ja. Und das Wort wurde Fleisch oder Mensch und lebte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Unser Gott ist voller Gnade und Wahrheit. Er ist voller Gnade und Wahrheit. Oh. Er gibt uns Gnade. Egal in welcher Situation du bist, er gibt dir Gnade. Und er ist Wahrheit. Und heißt es in Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade, um Gnade. Gnade haben wir empfangen. Gnade, unverdiente Gunst. Du hast es dir nicht erkauft. Du warst so fromm, du hast 40 Tage gefastet. Naja, jetzt müsste ja mal ein bisschen mehr Gnade eigentlich bereitstehen. Also jetzt war ich 2 Wochen ziemlich brav, kann mich eigentlich an keine große Sünde erinnern. Na, da habe ich schon Gnade verdient eigentlich. Ne? Also. Nur das klappt nicht mit Gnade verdienen, entweder Gnade oder verdienen. Also ich bin dafür, Gnade zu nehmen. Und wir haben Gnade um Gnade empfangen von ihm. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Die Gnade für dein Leben. Wenn du sagst, boah, hätte ich diese Entscheidung vor 10 Jahren oder vor 15 nicht getroffen, dann wäre es jetzt anders. Du kannst sagen, hör nicht, ich nehme jetzt Gnade. Und ich nehme jetzt Gnade, auch wenn es jetzt schwierig aussieht. Ja, aber ich nehme Gnade und weißt du, Gott hilft dir durch. Gott hilft uns durch, auch wenn wir falsche Entscheidungen mal getroffen haben. Und er dreht es um. Er dreht es um und er macht das Beste draus. Wir singen es immer wieder. Er dreht es um. Das ist Gnade. Halleluja, du hast dich dein Leben lang sehr schlecht ernährt. Jetzt kommen die Blutwerte in Unordnung. Das ist ja Gnade. Gnade. Und jetzt ernähre ich mich besser. Amen. Das ist sehr still hier. Seid ihr einverstanden? Er hat uns die volle Herrlichkeit. Er hat die volle Herrlichkeit des Vaters offenbart. Jesus hat die Herrlichkeit des Vaters wiedergespiegelt. Und wenn du sagst, ich möchte so gerne den Vater sehen, dann sagt er, schau doch mich an. Schau mich an. Schau mich an und du siehst den Vater. Philippus hat es gefragt, zeig uns doch den Vater. Und es ist genug. Und Jesus sagt, so lange bin ich bei euch. Und du fragst mich das. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also schauen wir uns Jesus an. Wo kannst du ihn anschauen in seinem Wort? Ich habe jetzt hier kein Wort, ich habe hier meine Aufzeichnung, aber das Wort, hast du dein Wort? Im Handy oder im Buch? Das Wort macht den Unterschied. Im Wort lernen wir Gott kennen. Ohne das Wort können wir Gott nicht kennenlernen. Ich sage, ich will Gott kennenlernen, aber mich interessiert sein Wort nicht. Klappt nicht. Sein Wort ist so kostbar. Es ist unsere köstliche Speise. Oh, es nährt uns. Und ich weiß, es gibt es gibt Mächte, die wollen überhaupt nicht, dass du das Wort liest. Und die wollen dir alles Mögliche andere, was weiß ich, liest die Zeitung oder was auch immer. Und ich sag nicht, dass du nie, also eine ganze Zeitung, nee, das würde ich dir wirklich überhaupt nicht empfehlen. Bitte nicht. Es gibt ja christliche Zeitung. Unser Aufbruchblatt, ja, das lies. Good news. Sein Wort. Weißt du, es ist einfacher, wenn wir es uns zur Gewohnheit machen und sagen, und ich lese jeden Tag das Wort. Jeden Tag. Ich mache es mir einfach zu einer Gewohnheit, sein Wort zu lesen. Und auch wenn Geister kommen und sagen, oh, ich habe jetzt aber gar keine Lust, würde lieber einen Artikel oder was auch immer lesen. Sag so, nein, schweig und verstumme. Ich lese das Wort, es ist meine Speise, sonst magere ich ab. Das ist wirklich ein Abmagern. Und das ist jetzt kein Fasten, das Gott vorschreibt. Kein Wortfasten, das gibt's nicht. Faste kein Wort, sondern lass es uns essen. Essen von ihm, um so richtig satt zu werden. Gott möchte dicke Schafe. Runde Schafe. Sei ein dickes Schaf. Oh, das nährt uns. Das kräftigt uns. Das speist uns. Weißt? Und wenn dann eine Herausforderung kommt, sind wir viel besser vorbereitet, weil wir sind schon im Wort. Natürlich, du warst nicht im Wort oder so und dann gibt er Gnade und dann stürzt du dich voll ins Wort rein, holst dir alle Verheißungen raus, isst sie Tag und Nacht. Das ist auf jeden Fall auch gut, aber noch besser ist, wir lassen es gar nicht so weit kommen und sagen einfach, das Wort gehört zu meinem Leben. Es gehört zu meinem Tagesablauf. Und zum Beispiel morgens, ja, ich lese einfach, was weiß ich, 10 Minuten oder ich lese ein Kapitel oder 2 Kapitel oder in einem Jahr durch die Bibel oder in 2 Jahren. Das sind gute Gewohnheiten, die uns helfen, einfach gespeist zu sein, gefüllt zu sein von ihm und den Hunger und das Feuer am Brennen zu lassen und lebendig zu bleiben. Jesus sagt in Johannes 6, meine Worte sind Geist und Leben. Das heißt, wenn wir sein Wort lesen, was bekommen wir? Geist. Es sind nicht nur Buchstaben, sondern Geist. Da ist Geist drin und das macht den Unterschied zu jeder Zeitung und jedem Artikel und alles Mögliche. Sondern da ist Geist drin und Leben. Das heißt, wir werden lebendig durch das Wort. Du bist lebendig durch das Wort. Willst du lebendig sein? Oh, Leben! Leben, wir warten nicht nur darauf, boah, ja, eines Tages holt mich der Herr hier ab und dann fängt das richtige Leben an. Nein, es fängt jetzt schon, es hat schon angefangen. Hat dein Leben schon angefangen. Halleluja. In Sprüche 4,20 heißt es, mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Ich habe gelesen irgendwo, dass die Leute sich nicht mehr zuhören. Nicht bei uns, ja. Aber dass es so ein Trend ist in unserer Gesellschaft, dass man sich einfach nicht mehr zuhört. Und was sagt Gott? Höre meinen Worten gut zu. Das ist genau das Gegenteil. Ja, wir sind im Gegentrend. Wir hören ihm zu und wir hören auch einander zu. Okay? Hörst du deinem Ehepartner zu? Ihr Männer, hört ihr euren Frauen zu? Ihr Frauen auch den Männern, ja. Wollen wir nicht ungerecht sein. Vergiss sie nicht, meine Worte, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der sie findet, Leben und Gesundheit. Oh, seine Worte sind Leben und Gesundheit. Sie schenken dir Leben und Gesundheit. Du denkst, was echt, wenn ich das einfach nur lese, weil dein Verstand tilt und sagt, wie kommt es? Aber ich weiß auch nicht, wie es kommt, aber es kommt einfach. Wenn wir es lesen, wenn wir es aufnehmen in uns, wenn wir es essen, uns als Speise einfach. Er ist der Gott, der gesprochen hat. Und er hat uns sein Wort gegeben. Und ich denke gerade an unseren einen geistlichen Vater unseres Hauses, Bruder Jön, der monatelang im Gefängnis kein Wort hatte. Und er gefastet hat und gebetet hat, damit er das Wort bekommt. Und er hat dann, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber dann hat ihm irgendjemand eine Bibel zugesteckt, damit er wieder Speise hat, damit er wieder, ja, Wort hat. Und manchmal ist es so, wir haben so viel, du kannst hier 150 Übersetzungen holen, dass es dann gar nicht mehr so vielleicht immer besonders ist, weil du hast ja absoluten Zugang dazu. Und erst wird es einem bewusst, boah, wenn man es vielleicht nicht mehr hat. Aber lass uns nicht dumm sein, ja, sondern sagen, nein, jetzt esse ich mich voll, weil ich will stark sein in diesem Leben. Ich will ein Überwinder sein in diesem Leben und nicht umfallen. Ich will meine Wurzeln immer tiefer in Gott hinein, ja, treiben. Durch das Wort. Auch durch das Wort, das du liest, durch das Wort, das du hörst. Wenn du sagst, okay, oh, ich bin nicht so der Leser, dann hol dir ein Hörbuch, ja. Hol dir ein Hörbuch von der Bibel. Und hör sie. Und hör dir unsere Predigten an. Halleluja. Sie geben dir Geist und Leben. Geh in die Schule. Wer ist schon in der Schule? Ja, Halleluja. Genau, wenn du noch nicht bist, herzliche Einladung. Kleiner Werbespot. Genau, wir kommen zu ihm mit diesem Hunger, in dieser Haltung des Glaubens, dass er ein guter und ein gnädiger Gott ist. In Hebräer 11,6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er diejenigen, die ihn suchen, belohnen wird. Halleluja. Was passiert mit denen, die ihn suchen? Was passiert mit dir, wenn du ihn suchst? Er belohnt dich. Da warten Belohnungen auf dich. Wer mag Belohnungen? Ich auch. Das hat Gott gesagt. Das ist eine Verheißung. Du kannst sagen, Herr, du hast es gesagt. Wer zu dir kommt, nicht natürlich in der Haltung der, jetzt komme ich hier, Leute, sondern schon in dieser demütigen, hingegebenen Haltung und in dieser Haltung des Glaubens. Gott ist gut. Gott ist gnädig. Und wenn ich zu ihm komme, dann weiß ich, er hört mich. Er hört mich. Er hört mein Gebet. Er ist nicht ein stummer Götze. Es gibt so viele stumme Götzen. So viele Menschen beten auch zu stummen Götzen und sie sind halt stumme Götzen, sie können auch nichts dafür, ja. Aber unser Gott ist kein stummer Götze. Dein Gott ist kein stummer Götze, sondern ist ein redender Gott, ein liebender Gott, ein gnädiger Gott, der mit seinen Kindern redet und ein Hörer des Gebets. Und du sagst, boah, mein Gebet ist jetzt aber schon länger nicht erhört worden. Ich weiß es auch nicht. Wie war es bei Daniel? Daniel hat 3 Wochen gebetet, gefastet. Und erst nach 3 Wochen kam die Erhörung. Und was hat der Engel zu ihm gesagt? Dein Gebet ist schon ganz am ersten Tag erhört worden. Aber da stand noch was dagegen. Der Engel von Persien, der stand mir noch entgegen und deshalb konnte ich dein Gebet nicht erhören. Also denk nicht, wenn du gebetet hast, oh, mein Gebet ist gar nicht gehört, weil ich habe es noch nicht gesehen. Da steht vielleicht noch was dagegen. Und du musst einfach dranbleiben. Wir müssen einfach dranbleiben und sagen, und ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Natürlich nur, wenn es mit dem Wort übereinstimmt, ja. Das ist klar. Nicht, oh Herr, gib mir diese Frau, die ist so schön, du bist aber verheiratet. Nein, dann nicht. Also diese andere Frau. Du hast eine schöne Frau, also brauchst du keine andere. Und umgedreht genauso. Aber Und sage, ja, ist mir ganz egal, aber ich habe gebetet und ich weiß, dass ich bekomme, wofür ich geglaubt habe, dass ich diese Heilung sehe. Vielleicht ist noch nicht, sehe ich noch nicht im dicht Sichtbaren den Durchbruch, aber ich weiß, sie ist schon da, weil du es durchbrochen hast, weil du mir Heilung versprochen hast, jede seelische Heilung, jede körperliche Heilung. Sie ist schon da und ich nehme sie und ich glaube daran und ich lebe als der oder die, die es schon haben, denen es schon gehört. Denen es schon gehört. Es gehört mir dieser finanzielle Durchbruch. Glaube gehört dir. Danke, Herr, dass das Geld kommt. Dass ich das Geld haben werde. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass du diese Beziehung wiederherstellst, wo es aussichtslos scheinbar scheint. Aber danke, Herr, du bist der Hörer des Gebets. Manchmal dauert es lange. Aber es kommt. Es kommt. Wenn wir einfach dranbleiben und unserem Gott vertrauen. Er will einfach, dass wir ihm vertrauen. Weißt du, das ist die... Oder damit kannst du ihm am meisten Freude machen. Mit dieser Haltung des Vertrauens. Dass du nicht aus dem Vertrauen rausgehst. Und nicht sagst, oh, jetzt bist du mir aber zu happy. Jetzt habe ich aber schon so lange gewartet. So, das ist mir ganz egal. Ich stehe auf deinem Wort. Und ich stehe felsenfest. Und es kommt zustande. Es kommt zustande. Es kommt zustande. Ich sage euch, Erweckung kommt zustande. Halleluja. Egal wie lange wir beten oder schon gebetet haben. Halleluja, wir stehen dafür. Erweckung für Deutschland, Erweckung für die Schweiz, für Österreich, Halleluja, für Frankreich, für Europa, für diese Welt. Ein Meer von Gott, ein Meer von Gott, ein Wind des Geistes, der so stark weht, wie er noch nie geweht hat. Halleluja, wir sehen es, wir sehen es, wir sehen es schon im Geist. Ah, oh, wir sehen es schon im Geist. Letzten Freitag, wir hatten so ein starkes Mitarbeitergebet. Und der Wind hat geweht. Und die Gegenwart Gottes war so stark. Und ich weiß, wir sind in Vorbereitung auf eine noch stärkere Gegenwart. Und Gott sagt, presst rein, presst ein. Lasst euch nicht abhalten, lasst euch nicht entmutigen. Seid nicht enttäuscht, weil es noch nicht ist, sondern ich bin dabei, es vorzubereiten. Ich bin dabei, es zu machen. Ich bin der Hörer eures Gebets. Ich bin kein stummer Götze. Unser Gott ist kein stummer Götze, sondern der Gott des Himmels und der Erde, dessen Wind weht. Wirklich, schau nicht auf die Winde, die im Weltlichen wehen. Schau nicht auf die Winde, lass dich nicht runterziehen davon, sondern schau auf den Wind des Geistes, der weht. Schau auf ihn, der sich bewegt. Schau auf ihn, was er macht in dieser Zeit. Wie er die Menschen heilt, wie er die Menschen befreit, wie er die Menschen immer offener macht und zu sich zieht. Wie er in deinem Herzen einen immer größeren Hunger nach ihm erweckt. Halleluja. Und du immer mehr so bist wie er. Halleluja. Aber danke, er verwandelt uns komplett in sein Bild. Das macht er. Und wenn, Halleluja, wenn wir nicht aufhören, seinem Wort, ihm zu vertrauen, dann tut er alles, was er prophezeit hat. Hier heißt es in Jeremia 29,11, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist euch Heilung zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Er gibt dir Zukunft und Hoffnung. Vielleicht hat der Feind dir eingeredet, da ist keine Zukunft und du brauchst auch keine Hoffnung zu haben. Lüge! Lüge des Feindes! Tu sie weg! Widersteh dem Feind und sag, das ist eine Lüge. Gott hat gesagt, er gibt mir Zukunft und zwar eine gute Zukunft. Die Zukunft Gottes ist stark. Ist stark. Zukunft und Hoffnung. Und Glaube und Liebe, das ist unser Gott. Er hat gute Pläne, nicht um dir weh zu tun. Das ist die andere Seite. Du sagst, oh, ich erlebe aber Leid. Hä, wie kann das sein? Gott hat Pläne, gute Pläne, aber jetzt passiert mir das. Das ist nicht er. Wir haben noch einen Gegenspieler. Und Jakobus heißt es. Naht euch Gott, widersteht dem Feind und er flieht von euch. Wir müssen nicht alles annehmen. Wir dürfen gar nicht alles annehmen. Wir nehmen das nicht an. Das Einzige ist Verfolgung, das immer mal, dass die Leute negativ über uns reden, weil wir dem Heiligen Geist so viel Raum geben zum Beispiel. Oder ja, oder weil du so mutig warst an deinem Arbeitsplatz und dich nicht geschämt hast, dass du zu Jesus gehörst, sondern dass du mutig erzählt hast, ja, und ich bin Christ und ich kann für dich beten. Kann ich für dich beten? Ich glaube einem Gott, der Heilung bringt, der Befreiung bringt, der unsere Firma vom Minus ins Plus bringt. Aus den roten Zahlen in die schwarzen Zahlen hinein. Du bist aufgestanden und hast es gewagt, die Scham wegzulegen, dieses, oh, darf ich jemandem erzählen, dass ich irgendwie Christ bin oder so? Am Ende werde ich abgelehnt. Come on. Wir leben in einem freien Land. Wir leben in einem freien Land. Und es wird so bleiben. Betest du dafür? Wir leben in einem freien Land. Wir schämen uns nicht des Evangeliums, weil es die Kraft Gottes ist. Zum Heil für jeden. Und du hast es und ich habe es. Und wir sind hier, um den Menschen das zu bringen. Um ihm Zukunft und Hoffnung zu bringen. Um ihm seine verschwenderische Liebe zu geben. Ich habe immer wieder dieses Wort in den letzten Tagen gehabt, verschwenderisch. Gottes also positiv, ja. Positiv, verschwenderisch. Überaus großzügig. Unser Gott ist überaus großzügig zu dir. Oh, hast du das schon mal gemerkt? Oh, er ist überaus großzügig. Er ist verschwenderisch in seiner Liebe. Denk an den verlorenen Sohn oder an die beiden Söhne. Der verlorene Sohn, der das Erbe durchgebracht hat von seinem Vater. Und der dann von der verschwenderischen Liebe des Vaters, als er zurückkommt, übergossen wird und überschüttet wird. Und er ihm das gemästete Kalb, um das hat er nicht mal gebeten, gibt. Und seine verschwenderische Liebe, die er seinem älteren Bruder gegeben hat. Älterem Sohn, also dem älteren Bruder von dem jüngeren Sohn, seinem älteren Sohn. Diese verschwenderische Liebe war eigentlich die ganze Zeit da. Aber der ältere Sohn hat es nicht angezapft. Der Vater sagte, du bist doch die ganze Zeit bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Er sagt dir heute, mein Kind, alles, was mir gehört, gehört doch dir. Nimm's doch. Nimm doch das gemästete Kalb. Ist doch schon gemästet für dich. Und feiere. Und feiere doch. Feiere doch. Feiere doch mein Leben. Wart doch nicht auf irgendein Leben, das irgendwann kommt. Irgendwann kommt dann mein Leben. Eine Rente oder was? Dann saus ich irgendwo hin oder was auch immer. Wenn erst die Rente kommt. Wer hat von Rente geredet? Wer geht hier noch in Rente? Beim Herrn sind wir angestellt für immer, oder? Wir lernen den Vater kennen. Wie er verschwenderisch ist mit seiner Liebe. Und immer wenn wir was über den Vater kennenlernen, lernen wir was über uns kennen. Denn je mehr wir den Vater kennen, umso mehr lernen wir auch uns kennen. Weil wir sind in sein Ebenbild gemacht. Wir sind in sein Ebenbild geschaffen. Oh, du bist in sein Ebenbild geschaffen. In das Ebenbild vom Vater, in das Ebenbild von Jesus, in das Ebenbild seiner verschwenderischen Liebe. Oh, und sag nicht, oh, ich muss erstmal die verschwenderische Liebe des Vaters erleben, bevor ich irgendwas weitergeben kann. Du hast sie schon. Die verschwenderische Liebe des Vaters ist auch keine Sache des Gefühls, sondern ist eine Sache, die du im Glauben annimmst. Du sagst, Herr, danke für deine verschwenderische Liebe. Du hast mich genauso lieb wie den verlorenen Sohn. Ich war mein verlorener Sohn. Du hast mir deinen Mantel gegeben, deinen Ring, deinen Siegelring. Du hast mir alles gegeben. Und jetzt bin ich immer noch dein Sohn. Ich bin in deinem Haus. Und ich lebe aus deiner verschwenderischen Liebe. Und ich gebe diese verschwenderische Liebe weiter. Diese überaus großzügige Liebe. Oh, wollen wir sie weitergeben? Nicht nur in uns behalten. Dass sie da immer kleiner und immer schrumpeliger und immer verschimmelter da liegt. Das ist wie bei Manna. Am nächsten Tag war es verschimmelt. Wir lassen die Liebe raus, so wie er. Wir lernen ihn immer tiefer kennen. Wir strecken uns aus, Herr. Und natürlich kannst du sagen, Herr, ich möchte deine Liebe immer tiefer kennen. Und das wollen wir alle. Lass mich deine Liebe jeden Tag neu erfahren. Lass mich eine tiefere Offenbarung bekommen von deiner Liebe und dieser größten Liebe am Kreuz. Und lass mich überwältigt werden, jeden Tag neu von deiner Liebe. Und erkennen, wie sehr du mich geliebt hast und wie sehr du mich liebst. Und diese Liebe weitergeben an die, die es verdient haben und die, die es nicht verdient haben. An die, die freundlich sind und an die, die ziemlich unfreundlich sind. Wir geben diese Liebe weiter. Wir lernen unser Gott kennen, der in uns ist. Und wir handeln immer mehr so wie er. Sagen, ich kann ich nicht. Doch. Doch, du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Du kommst aus ihm. Du kommst aus seiner Familie. Deshalb kannst du genauso seine Liebe weitergeben wie er. Und die Menschen lieben. Und nochmal lieben. Wie kann ich den lieben? Der hat mich verletzt. Der hat mich heute Morgen nicht begrüßt. Warum soll ich den lieben? Soll Gott ihn lieben? Nein, du! Also er auch, ja? Du! Wir lieben einander. Und an der Liebe, die wir untereinander haben, werden die Menschen erkennen, dass er der Herr ist. Wir lassen nicht zu, dass unsere Liebe erkaltet. Oh, sag mal, ich lasse es nicht zu. Ich lasse keinen Anstoß zu. Weil Gott lässt es auch nicht zu. Er vergibt mir immer wieder. Und ich vergebe auch 7x70 Mal pro Tag. Wie oft hat dir Gott schon vergeben, oder? Oft. Was machen wir mit der Gnade, die wir empfangen haben? Die wir gelernt haben von ihm? Also immer wenn wir was mit Gott erleben und lernen, wie er ist und wie er mit uns umgeht, dann im Umkehrschluss wissen wir, genau das machen wir auch. Und ich gebe Gnade und ich vergebe und ich bin großzügig. Ich bin großzügig mit anderen. Weil ich möchte, dass Gott auch großzügig mit mir ist. Und weil ich erlebe, dass Gott großzügig ist. Seine großzügige Liebe ist da. Und er macht unser Herz weit. Weit. Sag mal weit. Er macht unser Herz weit. Wo irgendwie unser Herz eng geworden ist, dein Herz eng geworden ist wegen irgendeiner Sache, da sage ich, mache mein Herz neu, weit und auf. Weil es lebt sich nicht gut mit so einem engen, verschrumpelten Herzen. Sondern mit einem weiten Herzen. Ein weiten Herz, das gefüllt ist mit Gott. Gefüllt ist mit seiner Liebe. Gefüllt ist mit seiner Freude dann auch. Das Freude für dich vorbereitet. Oh, so viel Freude ist für dich vorbereitet. Seine Pläne sind Freude. Seine Pläne sind ein Leben, wo du in dieser engen Gemeinschaft mit ihm lebst. Dass jeder Tag ein Glückstag ist. Dass jeder Tag ein Freudentag ist. Ob dir jetzt was super Tolles passiert oder dir gar nicht so viel. Aber mit ihm zu leben ist unser Glück. Mit ihm zu sprechen ist unser Glück. Ihn kennenzulernen immer tiefer ist unser Glück. Seine Wunder zu erleben ist unser Glück. Die scheinbaren Unmöglichkeiten, die überwunden werden, zu erleben, ist unser Glück. Und wenn es einen Regentag gibt, dann ist er trotzdem unser Glück. Also hör auf, über das Wetter zu schimpfen. So, sag, Herr, egal. Du bist mein Glück, du bist in mir. Ich bin nicht abhängig von diesen äußeren Sachen. Mein Glück ist nicht abhängig. Weißt du, wenn wir unser Glück abhängig machen lassen, ständig von den Umständen, werden wir nie glücklich. Aber wir, Gott ist davon auch unabhängig. Aber wir haben dieses tiefe innere Glück. Wir haben Gott. Wir haben den Vater, Jesus, den Heiligen Geist in uns wohnen, leben, der die Gnade und die Wahrheit ist, der mit seiner verschwenderischen Liebe in uns lebt. Wie könnten wir nicht die glücklichsten Menschen der ganzen Welt sein, oder? Frag mal deinen Nachbarn, ob er der glücklichste Mensch der ganzen Welt ist. Wir sind die glücklichsten Menschen der ganzen Welt. Halleluja. Nicht, weil alles im Äußeren unbedingt perfekt ist. Gar nicht. Sondern weil im Inneren alles perfekt ist. In unserem Geist. Weil Gott in uns lebt. Weil Gott für uns ist. Weil er die besten Pläne hat für uns. Um uns Zukunft zu geben. Eine gewaltige Zukunft. Oh, eine gewaltige Zukunft hat er für uns. Eine gewaltige Zukunft hat er für dich. Eine gewaltige Zukunft hat er für unser Land. Unsere Länder. Sieh die Zukunft. Sieh im Geist. Sieh es. Sieh es. Sieh nicht das Sichtbare. Sieh im Geist. Sieh im Geist die Pläne Gottes. Und die verfolgen wir. Das ist das Volk, das in dieser Zeit aufsteht. Das ist das Volk, das in dieser Zeit seinen Platz einnimmt und sagt, nein, wir lassen es nicht von den Umständen niederdrücken. Wir lassen es nicht vom Sichtbaren runterdrücken, sondern wir glauben unserem Gott. Wir kennen unseren Gott immer besser, immer tiefer. Wir lernen ihn immer tiefer kennen. Und wir lieben ihn immer mehr. Und wir lieben ihn immer mehr. Wir wissen, wir lassen uns immer mehr von ihm lieben. Oh, lass dich von ihm lieben. Und wir lieben ihn immer mehr. Und wir lieben einander immer mehr. Und wir lieben die Menschen dieser Welt immer mehr. Immer mehr. Wenn du sagst, boah, diese Menschengruppe, boah, da habe ich echt Schwierigkeiten. Sag, Herr, Gnade, du liebst sie. Und ich liebe sie auch. Und ich will sie lieben, genau wie du sie liebst. Ich will diesen Menschen, vielleicht der dir Schwierigkeiten macht, sag, Herr, ich nehme deine Gnade und deine verschwenderische Liebe genau für die Person, die mir vielleicht so Schwierigkeiten macht. Und ich liebe sie. Ich liebe diese Person. Ich zahle ihr nicht irgendwas heim. Nein, ich liebe diese Person. Ich liebe sie. Genau wie du sie liebst. Und damit sind wir die größten Überwinder, die diese Welt jemals gesehen hat. Willst du zu ihren gehören? Dann steh, lass uns mal aufstehen. Halleluja. Danke, Herr, dass wir die Überwinder sind, dass du dir ein Volk zubereitet hast, das überwunden hat in dir. Danke, Jesus, dass wir Überwinder sind. Streck dich mal aus. Herr, ich danke dir für diese Überwinder, Halleluja, die dich immer tiefer kennenlernen. Und ich setze es frei, diesen Hunger in jedem, diesen Durst in jedem, Herr, auch für jeden am Livestream, diesen Hunger und Durst, dich tiefer kennenzulernen, diesen Hunger, dein Wort zu lesen, dein Wort zu essen, von dir zu essen. Halleluja, deine Liebe kennenzulernen, deine verschwenderische Liebe kennenzulernen, getauft zu werden mit einer Taufe der Liebe. Oh, Halleluja, wie nie zuvor. Im Geist Erweckung zu sehen und sie zu ziehen, runterzuziehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hier sind wir. Herr, hier sind wir. Hier sind wir, Herr. Hier sind wir, dein Volk. Dein Volk, das du liebst und das dich liebt. Hier sind wir. Halleluja. Danke, Herr. Du bist der Hörer des Gebets. Du bist der, zu dem wir kommen können, der voller Gnade ist und voller Wahrheit ist und voller Kraft ist und voller Herrlichkeit und voller Stärke. Und ich danke dir, Vater, dass deine Pläne für uns die beste Zukunft ist. Halleluja. Herr, und wir nehmen das. Wir nehmen das für unsere Leben. Herr, die beste Zukunft. Wir nehmen das für unsere Länder. Herr, die beste Zukunft. Und wir sagen, das wird passieren. Nichts anderes. Nicht die Pläne der Finsternis kommen zustande in unserem Leben oder in unserem Land, sondern deine Pläne, sie kommen zustande mit jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Amen, wir lieben ihn. Halleluja, liebst du deinen wunderbaren Herrn? Oh, Jesus, wir lieben dich. Oh, Halleluja, komm, du kannst ihm nochmal einen anderen Applaus geben. Das ist ein bisschen, ja, das ist besser. Halleluja, Jesus, das ist für dich. Jesus, wir lieben dich. Oh, wir ehren dich. Du bist so wunderbar. Du bist so herrlich. Es ist das größte Vorrecht, dich zu kennen. Es ist das größte Vorrecht, immer mehr vom Wesen Gottes in unserem Leben zu erfassen. Halleluja, es ist das größte Vorrecht. Preis den Herrn, du darfst Platz nehmen. Also das, die größte Offenbarung des Wesens Gottes. Ich sag mal, wo hast du die Offenbarung des Wesens Gottes in Reinform? Am Kreuz. Amen. Das Wesen der Liebe Gottes wird in Reinform offenbart am Kreuz. Amen. In seiner Hingabe für dich, in seinem stellvertretenden Leiden für dich, da wird das Wesen seiner Liebe für dich im Tiefsten offenbar. Und weißt du, deswegen sagt Jesus uns, wenn er vom Abendmahl spricht, deswegen sagt er, dies tut, so oft ihr es trinkt oder esst, zu meinem Gedächtnis. Amen. Weil er will, dass wir das vor Augen haben. Er will, dass wir diese Realität seiner Liebe vor Augen haben. Also sein zerbrochener Leib für uns ist die Definition seiner Liebe, die er zu unserem Körper hat. Und sein vergossenes Blut für uns ist die Definition seiner Liebe, die er für uns oder zu unserer Seele hat. Amen. Die er erlöst hat durch sein Blut. Amen. Die er erkauft hat durch sein Blut, die er zum ewigen Leben bestimmt hat durch sein Blut. Amen. Also deswegen ist es so wunderbar, wenn wir Abendmahl feiern, wir werden es jetzt gleich tun, ja, wir wollen uns das vor Augen halten, wirklich diese Zeichen seiner Liebe vor Augen halten, diese Zeichen dessen, was wirklich seine Liebe ausmacht. Weißt du, dein Blick, Jesus hat nicht umsonst gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, sondern er wusste, dein permanenter Blick auf sein Kreuz, auf seinen zerbrochenen Leib, auf sein vergossenes Blut für dich, hält dich auf der richtigen Spur. Hält dich im Überwinderleben. Macht dich zum Überwinder. Lässt dich durch jede einzelne Lage deines Lebens siegreich durchgehen im Endeffekt, wenn du ihn vor Augen hast. Wir hatten es vorhin in der Überleitung gesagt, ja, wenn du dein Leiden, dein Kreuz, deine Not mit seinem zur Deckung bringst, wenn du es vor Augen hast, was er für dich getan hat, dann wird dein Kreuz leicht, dann wird deine Last leicht, dann gehst du durch und du weißt, am Ende kommt ein umso größeres Gewicht der Herrlichkeit auf dein Leben. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und deswegen wollen wir uns gleich wirklich dieses, diese Realität seiner Liebe, auch von der Irina jetzt auch uns so wunderbar gepredigt hat. Wir wollen es uns vor Augen halten, auch in dieser symbolischen Form. Es ist so ein Vorrecht, dass wir das sein Blut trinken dürfen und sein Brot essen dürfen. Ich bin so froh. Also Johannes 6, 54 sagt Jesus, wer mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, der hat ewiges Leben und den werde ich auferwecken am jüngsten Tag. Amen. Der hat ewiges Leben, ist der Hammer. Du isst es, du nimmst es zu dir und du hast dieses ewige Leben. Du hast diese ewige Liebe in ihm. Halleluja. Du hast es in ihm. Also deswegen, ich bin so froh, ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich evangelisch bin. Ja, das ist mir jetzt so neu bewusst geworden, aber in Vorbereitung auf dieses Abendmahl ist mir so bewusst geworden. Ich bin so froh, dass ich evangelisch bin, weil wäre ich katholisch, dann dürfte ich das Blut nicht trinken. Stell dir mal das vor. Also außer ich wäre Priester. Ich meine, das ist eine Tradition, die ist entstanden erst im Mittelalter. Davor war das auch in der katholischen Kirche nicht so. Aber ich dachte mir, wow, die Bibel sagt, wenn ich sein Brot esse und sein Blut trinke, dann habe ich ewiges Leben. Also eigentlich schlimm, wenn dir vorenthalten wird, das Blut zu trinken. Also vielleicht kleiner Gedanke, Hinweis an die katholische Kirche an dem Punkt. Vielleicht diese Tradition. Also wie gesagt, wenn ich in der katholischen Kirche was zu sagen hätte, das würde ich als erstes tatsächlich abschaffen, als erstes von allem. Oder was heißt abschaffen? Ich würde es wieder zurückabwickeln, verstehst du? Ich habe jetzt gelesen, es wurde erst 1414 auf dem Konzil zum Konstanz wurde festgelegt, dass die Gläubigen das Blut nicht mehr trinken dürfen. 1414 auf dem Konzil zu Konstanz. Ist es ein Zufall, dass auf demselben Konzil von Konstanz beschlossen wurde, dass der Reformator Jan Hus verbrannt wird? Auf demselben Konzil, das ist interessant. Ne? Da kannst du schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht der Heilige Geist war. Amen. Sondern wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Halleluja. Ansonsten glaube ich, dass es wunderbare Katholiken gibt und auch wunderbare Elemente in der katholischen Kirche und wunderbare auch Traditionen in der katholischen Kirche. Also es gibt überall Dinge, die nicht so gut sind. Aber außer bei uns natürlich. Jetzt darfst du nicht klatschen. Okay, verstehst du? Das ist nichts gegen Katholiken oder irgendwas. Oder wer damit klarkommt und daran so glauben kann und das für ihn so passt, wunderbar, alles okay. Solange du Jesus in deinem Herzen hast, ist das das Wichtigste. Aber weißt du, ich möchte Jesus auch schmecken. Ich möchte ihn schmecken. Weißt du, ich möchte nicht nur sein Leib haben, sondern ich möchte sein blutgetränkten Leib haben. Neulich habe ich so genüsslich für mich Abendmahl gefeiert und da habe ich so diese, gibt's ja, wir haben ja teilweise auch diese Oblatenbecherchen, ja, da habe ich mir diese Oblate draufgelegt und dann habe ich mir so den Saft so drauf geträufelt, weißt du, auf der Zunge. Ich habe mir so richtig vorgestellt, der blutdurchtränkte Leib von Jesus. Auf meiner Zunge! Stell dir mal das vor. Jesus hat sich so hingegeben, dass du ihn dir auf der Zunge zergehen lassen darfst. Das ist der Hammer. Sein Fleisch mit seinem Blut getränkt, das getränkte Fleisch von Jesus mit seinem Blut getränkt auf der Zunge zergehen lassen. Halleluja. Dachte ich mir, oh, wenn mir jetzt jemand nur eine Oblate hinlegen würde, dann würde ich sagen, oh, träufel mir noch ein bisschen was drauf, träufel mir was vom Blut von Jesus drauf. Amen. Weil wer sein Fleisch isst und wer sein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und den wird er auferwecken am jüngsten Tag. Das heißt, der ist in ihm, du bist in ihm. Also das ist das größte Vorrecht, das du nur haben kannst. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du in ihm bist. Vielleicht sagst du, oh, ich bin noch wie entfernt, ich bin noch weit weg davon. Ich sage dir was, bevor wir jetzt das Abendmahl feiern, wollen wir sicherstellen, dass du diese Gewissheit in deinem Herzen hast. Seid ihr damit einverstanden? Dass wirklich keiner heute hier zum Abendmahl geht, der noch nicht diese Gewissheit in seinem Herzen hat. Dass wirklich du in Jesus bist, er in dir ist und dass er sich mit dir vereinigt hat. In seinem Blut und in seinem Leib. Er hat sich mit dir vereinigt. Er lässt sich selber auf deiner Zunge zergehen. Ja, das ist Hingabe. Weißt du? Er hat sich ausgeliefert an uns. Und wenn er sich so ausgeliefert hat, dann sagt die Bibel, dann gibt es nur noch eins. Du musst einfach diese Realität oder diese Realität im Glauben ergreifen. Und es gehört dir. Weil er hat sich ja entäußert, er hat sich ja hingegeben, er hat ja alles hinter sich gelassen, er hat seine Ehre, seine Herrlichkeit aufgegeben, damit er dich haben kann und damit du ihn haben kannst. Das heißt, es gibt keine Trennung mehr zwischen dir und ihm, legal gesehen. Es gibt keine Trennung mehr, es gibt keinen Grund mehr, warum du nicht total nahe an seinem Herzen sein könntest. Aber vielleicht hast du einfach noch nie in deinem Leben, vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie in deinem Leben wirklich diesen Gott gesucht. Du hast ihn noch nie ausgestreckt nach ihm und deswegen hast du ihn auch noch nicht erkannt und du hast ihn noch nicht kennengelernt. Ich sage dir, heute kannst du in deinem Herzen sagen, kannst sagen, Herr, wenn du wirklich auferstanden bist, wenn du real bist, dann komm in mein Leben und dann, bitte diese Folie da hinten ändern. Die passt jetzt überhaupt nicht. Da diese LED-Folie da, das passt überhaupt nicht. Halleluja. Besser. Wenn du wirklich in deinem Herzen das noch nie gesagt hast, noch nie dich ausgestreckt hast, nach seinem Wirken in deinem Leben, weißt du, das ist die Voraussetzung. Von Natur aus sind wir getrennt von ihm. Von Natur aus haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Wir müssen uns ausstrecken nach ihm. Wir müssen im Glauben das ergreifen, was er für uns getan hat. Vielleicht hast du das noch nie getan. Vielleicht hast du noch nie gesagt, Jesus, wenn du real bist, dann komm in mein Leben und dann zeig mir diese Realität. Vielleicht hast du auch noch nie wirklich ganz bewusst Jesus Christus in deinem persönlichen Leben als deinen Herrn empfangen. Vielleicht hast du noch nie bewusst gesagt, Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Oder aber es ist so, dass du jetzt heute hier bist und dass du sagst, ja, ich habe ihn zwar aufgenommen, aber ich habe trotzdem ohne ihn gelebt die letzte Zeit. Oder ich bin in Sünde reingegangen und es hat mich von ihm getrennt. Also dann ist es heute wichtig, bevor wir uns wirklich diese Vereinigung mit Jesus im Abendmahl bewusst machen, ist wichtig, dass du diese Gewissheit wieder neu in deinem Herzen hast, dass er dir vergeben hat, dass sein Blut dich gereinigt hat, dass du sein Kind bist, dass du zu ihm gehörst, dass diese Einheit mit ihm wiederhergestellt ist. Deswegen gerade jetzt, wenn du sagst, ja, ich möchte, dass meine Einheit mit diesem Gott wiederhergestellt wird. Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, diese Einheit besteht so nicht. Sie muss wiederhergestellt werden. Jeder, der einfach, wenn er ehrlich zu sich selber ist, spürt, jawohl, diese Einheit muss neu wiederhergestellt werden mit ihm. Für den möchte ich jetzt beten und mit dem möchte ich jetzt beten. Und ich möchte dich einfach bitten, dass da, wo du gerade jetzt bist, streck einfach kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann, für wen ich beten soll, mit wem ich beten soll. Ja, super. Für dich auch. Okay, ist noch jemand? Oder wirklich sagst, jawohl, ich möchte, dass meine Einheit mit diesem Gott wiederhergestellt wird. Ja, wunderbar. Da drüben auch, wunderbar. Noch jemand, der das sagt, der sagt, jawohl, das ist jetzt mein Moment und ich möchte einfach alles, was mich getrennt hat von Gott, jetzt hinter mir lassen und ich möchte sein Erlösungswerk für mich im Glauben ergreifen. Halleluja. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, das möchte ich jetzt. Dann sei mutig, streck einfach deine Hand aus, weil es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Ja, danke auch für die Hand da drüben. Halleluja. Ist noch jemand da? Gott sieht deine Hand. Weißt du, ich mache das, weil ich weiß, dass es diesen Schritt von uns braucht. Es geht nicht darum, dich irgendwie bloßzustellen oder irgendwas, sondern es braucht diese Entscheidung von unserer Seite aus, dazu Ja zu sagen. Weißt du, Jesus hat alles getan, um uns zu haben. Halleluja. Und jetzt müssen wir nur einschlagen. Okay, ich habe einige Hände gesehen, die sich gemeldet haben. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte da jetzt mit reingenommen werden in dieses Gebet? Dann einfach streck noch deine Hand aus. Okay, sodass ich sehen kann. Ist noch jemand da? Weil wir wollen jetzt zusammen ein Gebet sprechen und wir wollen das festmachen. Wir wollen sagen, jawohl, ich komme zu dir heute, Jesus. Und ich bringe dir alles, was ich falsch gemacht habe. Ich bringe dir, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich bringe dir, wo ich nicht nach dir gefragt habe. Und ich lasse dich heute ganz neu in mein Leben hinein. Weißt du, er möchte sich dir hingeben. Er möchte sich dir auf der Zunge zergehen lassen, sozusagen. Als Person, verstehst du? Als Person. Er liebt dich. Halleluja. Lass uns einfach alle unsere Augen schließen und lass uns zusammen dieses Gebet sprechen. Ganz besonders diejenigen, die jetzt ihre Hand gehoben haben, sprich es mir einfach laut nach. Ich spreche es laut vor und du sprichst es mir laut nach. Sag einfach, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich mir hingegeben hast, dass du dich entäußert hast bis zum Tod am Kreuz. Danke, dass dein Leib für mich zerbrochen wurde. Danke, dass dein Blut für mich geflossen ist. Herr, vergib mir, wo ich an dir vorbeigelebt habe. Vergib mir, wo ich nicht nach dir gefragt habe. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Ich bekenne dir jetzt meine Sünde. Und du kannst es da einsetzen an der Stelle und kannst ihm sagen, ich bekenne dir. Und dann kannst du das sagen, was du ihm bekennen möchtest. Diese Sünde in deinem Leben, diesen Hass, diese Bitterkeit, diese Pornografie, Sucht oder was auch immer es ist, was auch immer er dir gezeigt hat. Bekenne es ihm gerade jetzt. Weil die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es geschieht durch das Blut Jesu Christi. Dann sprich mir einfach weiter nach und sag einfach, Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Herr, in deinem Namen und um deines stellvertretenden Werkes am Kreuz willen, komme ich jetzt zum Vater. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, gieß jetzt den Geist der Sohnschaft in mein Herz aus. Gieß jetzt den Geist deiner Liebe in mein Herz aus. Und wirke in mir diese Gewissheit, dass ich dein Kind bin. Ich empfange es jetzt, Vater, in Jesu Namen. Danke, Vater. Und jetzt bete ich für jeden Einzelnen, auch ganz spezifisch, der seine Hand gerade gehoben hatte. Ich bete in dem Namen Jesu Christi, dass du gerade jetzt erfüllt wirst mit dieser tiefen Gewissheit, mit dieser tiefen Offenbarung seiner selbst, mit dieser Einhüllung seiner Liebe, mit dieser Einhüllung mit seiner Gnade, mit dieser Erneuerung deines inneren Menschen, mit dieser neuen Geburt aus ihm heraus. Ja, aus Wasser und Geist von neuem geboren. Halleluja. Danke, Jesus. Durch das Wasserbad des Wortes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich spreche dir zu, dir ist vergeben, was du falsch gemacht hast. Und ich spreche dir zu, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und jetzt mit deinem Mund mit diesem Gebet bekannt hast, dass er dein Herr ist, dann bist du errettet. Und er hat dir ewiges Leben gegeben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt lasst uns einfach in dieser Gewissheit alle zusammen, lasst uns zum Abendmahl gehen. Wenn du über Livestream, du kannst ruhig weiterspielen, das passt gut. Wenn du über Livestream zuschaust, dann nimm dir einfach einen Becher Saft oder Wein oder ein Stück Brot. Wenn du hier vor Ort bist, hier sind Tische hier vorne, da hinten sind Tische überall verteilt. Einfach geht einfach an die Tische, nehmt euch ein Stück Brot, nehmt euch einen Becher mit Saft oder Wein. Es gibt ja beides hier. Noch nicht trinken, noch nicht essen. Das machen wir zusammen. Ich möchte noch ein paar Sachen dazu sagen und möchte auch beten darüber. Aber rüste dich aus. Ja? Rüste dich aus mit einem Stück Matzen und ein Becher mit Wein oder Saft. Und über Livestream, wir nehmen dich mit rein. Schön, dass du dabei bist. Es ist so eine Gegenwart Gottes hier. Ich hoffe, du kannst es auch über Livestream spüren. Also das ist eine Gegenwart in der Gegenwart von Jesus. Ja? Weil das Abendmahl ist nichts anderes als die manifeste Gegenwart von Jesus. Wir lesen es gleich in Lukas 22. Halleluja. Aber jetzt nehmt euch erst ein Stück Brot und einen Becher. Braucht ihr es noch Saft? Okay. Halleluja. Lukas 22, 19, das sagt Jesus, oder sagt die Bibel, so muss man sagen. Und er, Jesus, nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und er sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. In anderen Worten, Jesus sagte, in diesem zerbrochenen Leib bin ich selber gegenwärtig. In diesem Stück Brot, das meinen zerbrochenen Leib symbolisiert, bin ich selber gegenwärtig. Durch Glauben wird aus diesem Stück Brot für dich sein zerbrochener Leib. Aber wenn du jetzt dir dieses Stück Brot auf der Zunge sozusagen zergehen lässt, dann nimmst du damit seinen zerbrochenen Leib in dir auf. Und 1. Petrus 2, 24 sagt, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Halleluja. Das heißt, ich möchte, dass du das auch in diesem Bewusstsein auch in deinem Körper aufnimmst, dass dadurch, durch seine Präsenz in deinem Körper, auch körperliche Heilung fließt in jede Zelle deines Körpers. Ja, jede Blutzelle, jedes Organ, jeder Wirbel, jeder Knochen, jedes Gelenk, jede Sehne, jedes Band, jede Bandscheibe, was auch immer es ist, wird durchdrungen von dieser Substanz seines zerbrochenen Leibes. Rat mal, was dann passiert. Durch seine Striemen bist du geheilt. Amen. Und ich glaube, dass gerade jetzt auch Menschen göttliche Heilung empfangen. Ich habe gesehen im Geist, dass jemand hier so über Livestream zuschaut und du hast da ein Problem unter deiner Zunge, da ist etwas unter deiner Zunge und die Kraft des Heiligen Geistes wird dich jetzt berühren, während wir dieses Abendmahl nehmen und wird das heilen. Ich habe jemand anders gesehen und da ist so ein Gewächs in der Nähe deines Ohres, das dir Sorgen macht. Ich weiß nicht, ob es untersucht worden ist oder was auch immer, aber in jedem Fall, da ist ein Gewächs in der Nähe deines Ohres und Gott berührt dich gleich jetzt mit seiner heilenden Kraft. Da ist jemand und du hattest eine Punktion der Lunge, was auch immer das genau ist, aber ich habe das gerade so gesehen, dieses Wort Punktion der Lunge und Jesus berührt dich gerade jetzt, sein zerbrochener Leib kommt in deinen Leib hinein und bringt diese Zellen deines Körpers in die göttliche Ordnung. Halleluja. Es kann auch sein, dass mit der Punkt, weil ich hatte es gesehen, wirklich klar, mit dieser Punktion der Lunge, es kann auch sein, dass sowas vor dir liegt. Das kann auch sein. Auf jeden Fall, du weißt es, du kannst damit was anfangen. Es ist für dich. In Jesu Namen. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Jemand anders wird berührt in diesem Übergang zwischen Speiseröhre und Magen. Ich weiß nicht, was es da genau ist, was da nicht stimmt. Entweder die Magenklappe, die nicht richtig schließt oder ist irgendwas mit dem Reflux oder irgendetwas. Aber genau an diesem Punkt ist da eine Berührung durch die Kraft seines zerbrochenen Leibes. Wenn du das jetzt aufnimmst, weißt du, wird dieser zerbrochene Leib durch deine Speiseröhre in deinen Magen hineinfließen und auf dem Weg dahin, nimm das im Glauben, wird er diesen Bereich heilen. Ja, deine gesamten Organe, all deine Verdauungsorgane auch im Namen Jesus, der berührt auch die weiblichen Organe von jemand hier im Raum, in dem Namen Jesu Christi, empfang einfach seine heilende Kraft jetzt. Durch seine Wunden ist dir Heilung geworden. Egal, was es in deinem Körper ist, vielleicht habe ich jetzt nicht das spezifisch angesprochen, das kann ich gar nicht, all diese Dinge, die hier im Raum sind, aber es gilt für jeden einzelnen Zustand in deinem Körper. Durch seine Wunden ist dir Heilung geworden. Ja, dies ist sein Leib, der für dich zerbrochen worden ist. für dein Leib zerbrochen worden ist. So ist es im Glauben. Nimm es auf in deinem Leib. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns gemeinsam essen. Wenn du magst, kannst du es auch noch auf deiner Zunge lassen und dann nachher das Blut Jesu drüber gießen. Musst du nicht, aber kannst du. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine heilende Kraft, Herr. Danke für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass Schmerzen Körper verlassen, Herr. Danke, Herr, dass Einschränkungen die Körper verlassen. Danke, Herr, dass Funktion völlig wiederhergestellt wird jetzt, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, wo Dinge auch abgenützt wurden, abgeschliffen wurden. Knorpelsubstanz bildet sich neu in dem Namen Jesus. Danke, Herr, für Heilung für unser ganzes Fleisch. In Jesu Namen. Amen. Und das Wort sagt weiter, ebenso nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir diesen Kelch trinken, ja, dann nehmen wir damit das Zeichen seines neuen Bundes in uns auf, welches sein Blut ist. Das heißt, wir nehmen damit die Wirksamkeit seines neuen Bundes in uns auf. Und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Also sein neuer Bund hat den alten Bund abgelöst. Und das wird hier in diesem Blut vollendet. Ja. Der alte Bund, was war der alte Bund? Galater 3, Vers 12 sagt, der alte Bund war, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das war der alte Bund. Wer dem Gesetz gehorcht, der wird dadurch leben. Aber Galater 3, 13 sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Mit anderen Worten, durch sein Blut hat Jesus den alten Bund beendet und er hat uns den neuen Bund gegeben, indem wir allein durch Glauben den vollen Segen von Abraham erben. Das heißt, all das, was Gott im alten Bund schon den Menschen verheißen hat, wenn sie sein Gesetz halten, all das empfangen wir durch Glauben. Halleluja. Und deswegen möchte ich heute so machen, bevor wir dieses Blut zusammen trinken, weil dies ist sein Blut, hat Jesus gesagt, durch Glauben, möchte ich dir vorlesen, was du empfangen hast durch sein Blut, die Segnungen. 5. Mose 28, Vers 2. Ja, alle diese Segnungen werden über dich kommen und sie werden dich erreichen. In manchen Übersetzungen heißt es sogar, sie werden dich überholen. Und jetzt müssen wir hier sagen, wenn du dem Blut von Jesus glaubst, als Anfänger des neuen Bundes, dann wirst du gesegnet sein in der Stadt. Gesegnet wirst du sein auf dem Feld, also bei deiner Arbeit. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, also deine Kinder. Und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Sehr landwirtschaftlich geprägt. Heute wär das deine Bankkonten und dein Haus und deine Arbeit und so weiter. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Heute ist es deine Gefriertruhe und dein Kühlschrank. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Das ist der Teufel, der vor dir flieht. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du dem Evangelium glaubst, ich setze es jetzt hier den neuen Bund ein, Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden Ehrfurcht vor dir haben. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel auftun, die Räume der Herrlichkeit, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dir nichts leihen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Herr Jesus, wir danken dir für deinen neuen Bund. Herr, wir danken dir, dass wir eingetreten sind in diesen Bund durch dein Blut, Herr. Ja, wer dein Fleisch isst und wer dein Blut trinkt, der hat die Fülle des Lebens, der hat das ewige Leben, der hat alle diese Segnungen in sich, Herr. Und so trinken wir jetzt im Glauben dein Blut, Herr. Wir nehmen diesen Segen auf in unserem Leben, in unserem Körper, für unser gesamtes Umfeld, alles, woran unsere Hände, worauf unsere Hände sich legen, in dem Namen Jesus. Es ist gesegnet, in Jesu Namen. Amen. Lass uns zusammen trinken. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir danken dir für diese Vereinigung. Ja, genieß einfach mal einen Moment, wirklich diese Vereinigung mit deinem Herrn. Das ist die Vereinigung. Sichtbar durch diese beiden Zeichen, das Brot und den Wein, aber im Geist, real, vereinigt mit ihm, mit Jesus. Übernommen von seiner Liebe, überkleidet von seiner Liebe. Halleluja. Eins mit ihm. Oh, danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass wir durch dieses Blut und dass wir durch diesen zerbrochenen Leib auch untereinander zu einem Leib geworden sind, Herr. So wie wir eins geworden sind mit dir, so sind wir eins geworden miteinander. Und ich danke dir, Herr, dass du so auch immer wieder neu deine Liebe zueinander in uns erneuerst, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt mach einfach mal Folgendes, bevor du dich hinsetzt, umarm einfach mal jemanden neben dir, vor dir, hinter dir und sage einfach, ich liebe dich einfach in der Liebe unseres Herrn. Halleluja. Halleluja. Du über Livestream, wir umarmen dich auch. Wenn du niemanden zu umarmen hast, umarmen wir dich. Wir lieben dich in der Liebe unseres Herrn. Wir sind eine Familie. Alle, die hier vor Ort sind, auch alle, die über Livestream zuschauen, wir sind eine Familie in Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Zwischendurch sammeln wir dann die Becher wieder ein mit den Eimern. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, seine Gegenwart ist so mächtig hier. Oh, Jesus. Wir lieben dich, ja. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wow, was für eine herrliche Gegenwart Gottes. Oh, Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Und da darfst du jetzt auch hineinsehen mit deinem Saatkorn, das dir der Heilige Geist zeigt, gerade jetzt. Wir werden jetzt nochmal die Eimer durchgehen lassen und dann kannst du geben, was er dir zeigt, auch mit den Finanzen, die er dir gegeben hat, die er dir anvertraut hat. Frag ihn einfach, was ist dein Saatkorn heute, das ich geben soll? Du hast immer die Möglichkeit, hier vor Ort wenn wir jetzt hier einmal rumgehen, du kannst in Bar hineinsehen. Du kannst auch, wenn du den Betrag nicht dabei hast oder wenn du eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres dafür haben möchtest, kannst du die Verpflichtungserklärung nutzen, die unter deinem Stuhl ist. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte, wo die Kontonummer drauf ist, nimmst du mit nach Hause und kannst dann überweisen. Und wenn du uns deine Kontaktdaten da angibst, dann bekommst du auch eine Spendenbescheinigung Ende des Jahres. Das Gleiche könnt ihr tun auch über Livestream, die ihr zuschaut. Ihr könnt überweisen direkt über die IBAN, die eingeblendet wird. Ihr könnt überweisen mit der PayPal, über PayPal, und ihr könnt die Kreditkarte nutzen auf unserer Homepage und dort geben. Ja, frag ihn einfach, was du hineinsehen sollst. Aus Liebe und im Glauben sähst du. Ja, weil dann, sagt das Wort Gottes auch, wird ein entsprechender Segen zu dir zurückfließen, weil du kannst Gott im Geben nicht übertreffen. Du kannst Gott nicht übertreffen. Sondern gib und es wird dir gegeben, hat Jesus gesagt, ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in deinen Schoß hineingelegt werden. So, in diesem Bewusstsein geben wir, in diesem Bewusstsein glauben wir, dass er unsere Saatkörner nimmt und dass er diese wunderbare Botschaft von seinem vergossenen Blut und seinem zerbrochenen Leib, diese wunderbare Botschaft einfach, dass wir in diese herrliche Beziehung als Kinder Gottes mit ihm eintreten können, dass diese Botschaft um die ganze Welt geht. Da wollen wir jetzt hineinsehen, da wollen wir hineingeben. Gebt einfach die Eimer durch, jeder tut, was Gott ihm gezeigt hat. Und während ihr es durchgeben, gebt, lese ich euch noch kurz ein Zeugnis vor, auch oder zwei Zeugnisse auch. Zum einen hier noch vom Wundergottesdienst in Hamburg im Februar. Schreibt eine Frau, sie merkte unter der Gegenwart und Kraft Gottes, dass ich plötzlich wieder Kraft für eine Bewegung hatte, die nach einem Fußbruch Ende Juli 2025 aufgrund verkürzter Sehnen ich noch nicht wieder tun konnte. Die Sehnen müssen sich in diesem Augenblick verlängert haben. Was für eine Freude. Es geschah so plötzlich in einem Moment, so wie es auch immer wieder das Neue Testament berichtet, dass ich mich in einen Raum der Möglichkeiten hineinversetzt fühlte und einen Eindruck davon bekam, wie es sich anfühlt, wenn Gott heilt. Danke, mein wunderbarer Jesus. Auf der Konferenz jetzt mit euch und den Herzogs konnte ich am ersten Abend noch nicht dabei sein, aber ich hörte online im Bett bereits zu. Dann fing David Herzog für Unfälle und Brüche an zu beten und brach die Traumata über solchen Personen, die dieses erlebt hatten. Ich merkte, als ich das Wort Traumata hörte, dass ich husten musste und erlebte Befreiung. Ich machte wieder das Licht an und stand aus dem Bett auf. Und ich prüfte die Beweglichkeit der Sehnen am Fuß und ich merkte, dass eine weitere Sehne wie die am gesunden Fuß gleich lang geworden war. Wunderbar. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ist das nicht stark? Preist den Herrn. Das sind die Wunder der Heilung, die passieren. Ja. Hier auch ein starkes Wunder aus dem Glory House. Ein Mädchen mit Glasknochenkrankheit ist sehr unglücklich auf den Boden gestürzt. Glasknochenkrankheit bedeutet, dass die Knochen ganz leicht brechen. Nach diesem Sturz waren bei ihr viele Gesichts- und Kieferknochen gebrochen. Die Ärzte waren ratlos, da durch die Glasknochenkrankheit gebrochene Knochen sich nicht verbinden und befestigen lassen wie gesunde Knochen. Das Mädchen konnte nicht essen und sprechen. Die Situation war sehr kritisch. Wir haben für dieses Mädchen im Glory House gebetet. Nach diesem Gebet ist das Mädchen nun geheilt, kann wieder essen und sprechen. Sie sieht völlig gesund aus, als ob es diesen Sturz nicht gegeben hätte. Die Familie spricht von einem Wunder. Amen. Ist es nicht stark? Halleluja. Preist den Herrn. So wunderbar. Halleluja. Und gestern war ja unser Café der Begegnung mit diesmal 75 Menschen aus der Ukraine. 10 davon waren zum ersten Mal da. Alle haben das Übergabegebet mitgesprochen und Jesus in ihr Leben eingeladen. 5 Menschen wurden stark mit der Kraft Gottes erfüllt und haben angefangen, in neuen Sprachen zu reden. Bei einer Frau, sie hatte Schmerzen am Auge nach einer Augenoperation. Nach dem Gebet im Café der Begegnung hat sie jetzt keine Schmerzen mehr. Eine Frau konnte nicht gut laufen, wurde von einem jungen Mann beim Gehen gestützt. Nach dem Gebet im Café der Begegnung hat diese Frau Heilung empfangen und kann jetzt sehr gut laufen. Sie hat keine Schmerzen mehr. Eine Frau hatte einen Leistenbruch, starke Schmerzen im Bauchbereich. Nach dem Gebet kann diese Frau wieder alles essen. Sie hat keine Schmerzen mehr und kann sehr gut schlafen. Eine Frau hatte Schmerzen in der Wirbelsäule nach einem Sturz. Nach dem Gebet im Café der Begegnung konnte diese Frau ohne Schmerzen laufen. Eine andere Frau hatte Schmerzen und Bewegungseinschränkungen im Knie. Die sollte eine Operation tatsächlich haben. In Kürze nach dem Gebet sind sämtliche Schmerzen verschwunden. Sie konnte voller Freude und ohne Schmerzen laufen. und so weiter. Eine Frau, die viele Sorgen hatte, wurde stark berührt. Eine andere Frau hat starke Befreiung von seelischen Schmerzen erlebt. Eine andere Frau fand einen sehr guten Job nach dem Gebet im Café der Begegnung und so weiter. Danke, Jesus. Amen. Es ist nicht stark, was Gott da tut unter den ukrainischen Flüchtlingen. Das ist einfach wunderbar. Da ist wirklich Erweckung unter den Ukrainern. Halleluja. Und dann haben wir noch zum Schluss auch noch von unserer U-Bahn-Evangelisation. Da haben wir, glaube ich, auch ein Foto. Gestern war wieder U-Bahn-Evangelisation. 3 Zweierteams waren unterwegs. Das Predigen war, es war im geistlichen Raum kein Widerstand zu spüren. Sie haben unter anderem auch mehrfach gepredigt in der U-Bahn. Ja. Kein Widerstand war zu spüren im geistlichen Raum. Und durch das Predigen in der U-Bahn, also sie haben da mehrfach gepredigt, ist ein Raum entstanden, leicht mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Es kam zu einer Bekehrung eines jungen Mannes und vielen Gesprächen, wo wir Samen für die Ewigkeit säten. Wir haben den Einsatz mit einer Schatzsuche kombiniert, also die geistliche Schatzsuche, und wir konnten viele Schätze finden. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Wunderbar. Gebt mir mal einen Applaus und dem wunderbaren Herrn, der das möglich gemacht hat. Halleluja. Preist den Herrn.